Nummer 5. Sie rufen bei einer Arztpraxis an und hören Folgendes. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter der Arztpraxis Dr. Thielemann verbunden. Leider sind wir zurzeit nicht erreichbar. Die Praxis ist bis zum 20.08. wegen Urlaub geschlossen. Die Vertretung übernimmt Frau Dr. Manke im Ärztehaus am Johannesplatz. Sprechzeiten sind Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 12, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notdienst unter der Telefonnummer 75 00 23.